Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Dritter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Ich will Theologie studieren. Während seines letzten Schuljahres als Oberprimaner erklärte Adrian, seine Wahl getroffen zu haben. Erklärte es auf Befragen seinem Onkel, der die Brauen hochzog und Bravo sagte. Bravo! Mir hat er es schon früher kundgegeben und weiters durchblicken lassen. Ich fasse das Studium nicht als Vorbereitung für den praktischen Kirchen- und Seelsorgedienst auf, sondern für eine akademische Laufbahn. Der Ehrgeiz, den ich für ihn hegte, war absolut. Und dennoch fuhr mir ein Schrecken ins Gebein bei der Einsicht, der sehr deutlichen Einsicht, dass er seinerseits seine Wahl aus Hochmut getroffen hatte. Die Philosophie ist die Königin der Wissenschaften. Sie nimmt unter ihnen ungefähr einen Platz ein wie die Orgel unter den Instrumenten. Gelegentlich hatten wir uns wohl darüber geeinigt, oder richtiger, waren dieser oft geäußerten Ansicht beigetreten. Nun musste ich aber erfahren, dass er seines Teils im Stillen weitergegangen war. Wenn man so will, gibt es ja eine Disziplin, in welcher die Königin Philosophie selbst zur Dienerin, zur Hilfswissenschaft, akademisch gesprochen zum Nebenfach wird. Und das ist die Theologie. Er sah meine Verwirrung. Du meinst gewiss, Kretschmer wird enttäuscht sein. Sonderbar, dass die Leute einen immer auf den eigenen Weg ziehen wollen. Man kann es nicht allen recht machen. Aber ihm werde ich zu bedenken geben, dass durch die Liturgie und ihre Geschichte die Musik stark ins Theologische hineinspielt. Praktischer und künstlerischer sogar als ins Mathematisch-Physikalische, in die Akustik. Indem er die Absicht kundgab, das Kretschmarren zu sagen, sagte er es eigentlich mir, wie ich wohl merkte, und wieder mit mir allein ließ ich es mir wiederholt durch den Kopf gehen. Im Verhältnis zur Wissenschaft von Gott und dem Gottesdienst nehmen, wie die weltlichen Wissenschaften, so auch die Künste, nimmt gerade die Musik einen dienenden, hilfsmittelhaften Charakter an. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem einerseits sehr förderlichen, andererseits aber melancholisch belastenden Schicksal der Kunst, nämlich ihrer Emanzipation vom Kultus, ihrer kulturellen Verweltlichung. Es war mir ganz klar. Wie die profanen Forschungsdisziplinen, so willst du auch die Musik unterhalb der Sphäre sehen, der du selbst als Adept dich weißt. Und unwillkürlich schwebt mir, deine Meinung versinnlichend, eine Art von Barockgemälde, ein riesiges Altarblatt vor, worauf alle Künste und Wissenschaften in unterwürfig darbringender Haltung der apotheosierten Gottesgelehrsamkeit ihre Huldigung darbringen. Adrian lachte laut über meine Vision, als ich ihm von ihr erzählte. Er war vorzüglicher Dinge damals zum Spaßmachen sehr aufgelegt, begreiflicherweise. Denn durch seine musikalischen Ausflüge mit Wendel Kretschmer in größere Nachbarstädte hatte Adrian ein paar Mal am Weltlichen draußen im Voraus genippt. Nun sollte Kaisersaschern, die Stadt der Hexen und Sonderlinge, des Instrumentenlagers und des Kaisergrabes im Dom, ihn endgültig entlassen. Und nur noch besuchsweise, lächelnd, wie einer, der anderes kennt, sollte er wieder in ihren Gassen wandeln. War es so? Hat Kaisersaschern ihn jemals freigegeben? Hatte es nicht mit sich genommen, wohin immer er ging? Ist er nicht von ihm bestimmt worden, wann immer er zu bestimmen glaubte? Was ist Freiheit? Nur das Gleichgültige ist frei. Das Charakteristische ist niemals frei. Es ist geprägt, determiniert, gebunden. War es nicht Kaisers Aschern, was aus meines Freundes Entschluss sprach, Theologie zu studieren? Adrian Leverkühn und diese Stadt. Gewiss, das ergab zusammen wohl Theologie. Nachträglich frage ich mich, was ich denn sonst erwartet hatte. Er widmete sich später der Komposition. Aber wenn es sehr kühne Musik war, die er schrieb, war es etwa freie Musik, Allerweltsmusik? Das war es nicht. Es war die Musik eines nie Entkommenen, war bis in die geheimste, genialisch skurrile Verflechtung hinein, in jedem krypten Hall und Hauch, der davon ausging, charakteristische Musik, Musik von Kaisers Aschern. Er war, sage ich, sehr aufgeräumt damals und wieder nicht. Immerhin hatte der würdige Direktor der gelehrten Schule der Brüder vom gemeinen Leben, ein Pommer namens Dr. Stojentin, der sein Professor im Griechischen, Mittelhochdeutschen und Hebräischen gewesen war, es bei der privaten Abschiedsaudienz an einem Mahnwort in dieser Richtung nicht fehlen lassen. Wale und Gott mit Ihnen, Leverkühn. Der Segensspruch kommt mir von Herzen, und ob Sie nun dieser Meinung sind oder nicht, ich fühle, dass Sie ihn brauchen können. Sie sind ein Mensch von reichen Gaben, und Sie wissen es. Wie sollten Sie es nicht wissen? Sie wissen auch, dass der dort oben, von dem alles kommt, Sie Ihnen anvertraute, denn ihm wollen Sie sie ja darbringen. Sie haben recht. Natürliche Verdienste sind Verdienste Gottes um uns, nicht unsere eigenen. Sein Widerpartner ist es, durch Hochmut zu Falle gekommen, er selbst, der trachtet, es uns vergessen zu lassen. Es ist ein arger Gast und brüllender Löwe, der geht und sucht, welchen er verschlinge. Sie sind von denen, die allen Grund haben, vor seinen Schlichen auf der Hut zu sein. Es ist ein Kompliment, das ich Ihnen da mache, nämlich dem, was Sie von Gottes wegen sind. Seien Sie's in Demut, mein Freund, nicht in Trutz und Poch, und bleiben Sie eingedenk, dass Selbstgenüge dem Abfall gleichkommt und dem Undank gegen den Spender aller Gnaden. Adrian berichtete mir lächelnd von der Kommunikation auf einem der vielen Feld- und Waldspaziergänge, die wir in jener Osterzeit vom Hofe Buchel aus machten. Denn dort verbrachte er nach dem Abitur einige Wochen der Freiheit. Ich erinnere mich wohl des Gesprächs, besonders über die Redensart »natürliche Verdienste«, deren Stojentin sich bei seiner Handschlagrede bedient hatte. Er hat sie von Goethe übernommen. Der hat sie gern gebraucht. Oder auch häufig von angeborenen Verdiensten gesprochen, indem er durch die paradoxe Verbindung, dem Wort Verdienst seinen moralischen Charakter zu nehmen und umgekehrt das natürlich Angeborene zu einem außermoralisch aristokratischen Verdienst zu erheben suchte. Darum habe ich mich gegen die Forderung der Bescheidenheit gewandt, die immer von den natürlich Benachteiligten kommt und erklärt, nur die Lumpe sind bescheiden. Und wenn Direktor Stojentin das goethische Wort vielmehr im Geiste Schillers gebraucht hat? Dem an der Freiheit alles lag und der darum zwischen Talent und persönlichem Verdienst moralisch unterschied. Verdienst und Glück, die Goethe untrennbar verschränkt sah, scharf voneinander trennte. Das tut auch der Direktor, wenn er die Natur Gott nennt und angeborene Talente als die Verdienste Gottes um uns bezeichnet, die wir in Demut zu tragen hätten. Die Deutschen, sagte der neugebackene Student, einen Grashalm im Munde, haben eine doppelgeleisige und unerlaubt kombinatorische Art des Denkens. Sie wollen immer eins und das andere. Sie wollen alles haben. Sie sind imstande, antithetische Denk- und Daseinsprinzipien in großen Persönlichkeiten kühn herauszustellen, aber dann vermanschen sie sie, gebrauchen die Prägungen der einen im Sinn der anderen, bringen alles durcheinander und meinen, sie können Freiheit und Vornehmheit, Idealismus und Naturkindlichkeit unter einen Hut bringen. Das geht aber wahrscheinlich nicht. Sie haben es eben beides in sich. Ein reiches Volk. Ein konfuses Volk. Und für die anderen verwirrend. Übrigens philosophierten wir selten so in diesen ländlichen, unbeschwerten Wochen. Im Ganzen war er damals zum Lachen und Unsinnmachen mehr aufgelegt als zu metaphysischen Gesprächen. seinen Sinn für das Komische, sein Verlangen danach und seine Neigung zum Lachen, ja zum Tränenlachen, habe ich schon früher zu bemerken gegeben, und ich hätte ein falsches Bild von ihm vermittelt, wenn der Leser solche Ausgelassenheit nicht mit seinem Charakter zu vereinigen wüsste. Von Humor möchte ich nicht sprechen. Für mein Ohr lautet das Wort zu behaglich und mäßig, um auf ihn zu passen. Seine Lachlust schien vielmehr eine Art von Zuflucht und eine leicht orgiastische, mir niemals ganz liebe und geheure Auflösung der Lebensstränge, die das Erzeugnis außerordentlicher Gaben ist. Ich liebe das Lachen nicht so sehr und war, wenn er sich ihm überließ, immer gezwungen, an eine Geschichte zu denken, die ich nur durch seine eigene Überlieferung kannte. In Augustinus De Civitate Dei steht: Kam, der Sohn des Noah und Vater Zoroasters des Magiers, sei der einzige Mensch gewesen, der bei seiner Geburt gelacht habe. Was nur mit Hilfe des Teufels habe geschehen können. Das war bei mir zu einer jeweils auftauchenden Zwangserinnerung geworden, aber es war wohl nur eine Zutat zu anderen Hemmungen. Zum Beispiel, dass der Blick, den ich innerlich auf ihn richtete, zu ernst und von ängstlicher Spannung nicht frei genug war, als dass ich ihm in der Ausgelassenheit recht hätte folgen können. Auch macht wohl einfach eine gewisse Trockenheit und Steifigkeit meiner Natur mich ungeschickt dazu. Später fand Adrian in dem Anglizisten und Schriftsteller Rüdiger Schildknapp, dessen Bekanntschaft er in Leipzig machte, einen weit besseren Partner für diese Laune, weshalb ich auf den Mann auch immer ein wenig eifersüchtig gewesen bin. Zur Halle an der Saale finden sich theologische und philologisch-pädagogische Überlieferungen vielfach verschränkt. Es hatte also seine gute geistige Rechtfertigung, dass ich, nach einem je zweisemestrigen Studium in Jena und Gießen, die Brust der Alma Mater Hallensis anzunehmen beschloss. Leverkühn war dort schon seit einem halben Jahr immatrikuliert, als ich zu ihm stieß, und ich leugne natürlich nicht, dass der persönliche Grund seiner Anwesenheit stark, ja, entscheidend mitgespielt hatte bei meinem Entschluss. Und wenn ich zögere, jenen Jahren das übrigens immer fragwürdige Beiwort glücklich zuzugestehen, so darum, weil ich durch das Zusammenleben mit ihm weit stärker in seine Studiensphäre hineingezogen wurde, als er in die meine, und weil die theologische Luft mir nicht gemäß, nicht geheuer war. Ich fühlte mich zu Halle, dessen geistiger Raum seit Jahrhunderten voll war von religiösen Kontroversen, das heißt von jenem geistlichen Zank und Streit, der immer dem humanistischen Bildungstriebe so abträglich gewesen ist. Ich fühlte mich dort ein wenig wie einer meiner wissenschaftlichen Ahnen, Crotus Rubianus, der um 1530 zu Halle Kanonikus war und den Luther nicht anders als den Epikuräer Crotus oder auch Dr. Kröte, des Kardinals zu Mainz Tellerlecker nannt. Er sagte ja auch, des Teufels Sau, der Papst, und war allerwegen ein unleidlicher Grobian, wiewohl ein großer Mann. Stets habe ich mit der Beklemmung sympathisiert, die die Reformation Geistern wie Crotus schuf, weil sie einen Einbruch subjektiver Willkür in die objektiven Satzungen und Ordnungen der Kirche in ihr sahen. Meinesgleichen mag sich wohl fragen, ob nicht die Reformatoren eher als rückfällige Typen und Sendlinge des Unglücks zu betrachten sind. Es ist ja wohl kein Zweifel, dass der Menschheit unendliches Blutvergießen die entsetzlichste Selbstzerfleischung erspart geblieben wäre, wenn Martin Luther die Kirche nicht wiederhergestellt hätte. Ungern würde ich es jetzt aber sehen, wenn man mich für einen durchaus irreligiösen Menschen hielte. Das bin ich nicht. Halte es vielmehr mit Schleiermacher, auch einem Hallenser Gotteskundigen, der die Religion als den Sinn und Geschmack für das Unendliche definierte und sie einen im Menschen vorhandenen Tatbestand nannte. Halle war, wenn auch keine Großstadt, so doch eine große Stadt von mehr als 200.000 Einwohnern. Aber trotz allen neuzeitlichen Massenbetriebes verleugnete es, wenigstens im Stadtkern, wo wir beide wohnten, nicht den Stempel hoher Alterswürde. Schließlich sind es 1000 Jahre, seit der feste Platz an der Saale mit seinen kostbaren Salzwerken zur neu gegründeten Erzdiözese Magdeburg geschlagen wurde und dass Otto II. Ihm den Charakter einer Stadt verlieh. Hier ebenfalls erfuhr man es, wie eine solche hinter der Aktualität liegende Zeitentiefe beständig mit leiser Geisterstimme in sie hineinspricht, nicht ohne durch beharrende architektonische Male auch dem Auge sich unmittelbar darzustellen. Meine Bude, wie man studentisch sagt, lag in der Hansastraße, einem Gässchen hinter der Moritzkirche, das ebenso gut zu Kaisers Aschern seinen verschollenen Lauf hätte haben können. Und Adrian hatte in einem gegiebelten Bürgerhaus am Marktplatz ein Zimmer mit Alkoven gefunden, das er als Untermieter einer älteren Beamtenwitwe während der 2 Jahre seines Aufenthaltes bewohnte. Das Zimmer war nicht mehr als ordentlich. Er hatte die Einrichtung durch ein geliehenes Pianino vervollständigt, das mit Noten, auch selbstgeschriebenen, bedeckt war. Darüber an der Wand war mit Reißnägeln ein arithmetischer Stich befestigt, den er in irgendeinem Altkramladen aufgetrieben hat. Ein sogenanntes magisches Quadrat. Wie es neben dem Stundenglase, dem Zirkel, der Waage, dem Polyeder und anderen Symbolen auch auf Dürers Melancholia erscheint. Wie dort ist die Figur in 16 arabisch bezifferte Felder eingeteilt. So zwar, dass die 1 im rechten unteren, die 16 im linken oberen Felde zu finden ist. Und die Magie oder Kuriosität besteht nun darin, dass diese Zahlen, wie man sie auch addiert, von oben nach unten, in die Quere oder in der Diagonale, immer die Summe 34 ergeben. Zwischen meinem und seinem Quartier war es ein Hin und Her wie einst zwischen den seligen Boten und seines Onkels Haus. Philosophie, die reguläres Prüfungsfach im ersten theologischen Examen ist, war der Ort, an dem unser beider Studienprogramme sich von selbst berührten, und beide hatten wir bei Kolonat Nonnenmacher, damals einer der Leuchten der Universität Halle, belegt, der mit viel Schwung und Geist über die Vorsokratiker, die ionischen Naturphilosophen, über Anaximander und am breitesten über Pythagoras las, wobei viel Aristotelisches einfloss. Da lauschten wir denn, mitschreibend und von Zeit zu Zeit in das sanft lächelnde Gesicht des weiß bemähnten Professors aufblickend, dieser kosmologischen Frühkonzeption eines strengen und frommen Geistes, der seine Grundleidenschaft, die Mathematik, die abstrakte Proportion, die Zahl zum Prinzip der Weltentstehung und des Weltbestehens erhob und der allen Natur als ein Wissender, ein Eingeweihter entgegenstehend, sie zuerst mit großer Gebärde als Kosmos ansprach. Betrachten wir die Mathematik als Kosmos, als Ordnung und Harmonie, als übersinnlich tönendes Intervallsystem der Sphären, dann ist die Zahl und das Zahlenverhältnis der konstituierende Inbegriff des Seins und der sittlichen Würde. Es war höchst eindrucksvoll, wie hier das Schöne, das Exakte, das Sittliche feierlich zusammenflossen zur Idee der Autorität, die den pythagoreischen Bund, die esoterische Schule religiöser Lebenserneuerung, des schweigenden Gehorsams und der strikten Unterwerfung unter das Autos Epha beseelte. Ich glaube zu verstehen, was Aristoteles mit der Entelechie meinte. Die Entelechie ist der Engel des Einzelwesens, der Genius seines Lebens, auf dessen wissende Führung es gern vertraut. Was man Gebet nennt, ist eigentlich die mahnende oder beschwörende Anmeldung dieses Vertrauens. Gebet aber heißt es mit Recht, weil es im Grunde Gott ist, den wir damit anrufen. Ich konnte nur denken, möge dein Engel sich klug und treu erweisen. Die theologischen Kollegs, die ich nicht regelmäßig um seinetwillen besuchte, waren für mich ein zweifelhafteres Vergnügen. Professor Ehrenfried Kumpf, der saftigste Sprecher an der ganzen Hochschule, hatte den größten Zulauf von Studenten aller Jahrgänge, auch von nicht-theologischen. Jener war durchaus das, was die Studenten eine wuchtige Persönlichkeit nannten. Mit deutschen Worten. Seine Art war es, eine Sache mit deutschen Worten, das heißt deutlich und geradeaus zu sagen und fein Deutsch mit der Sprache herauszugehen. Auf gut Altdeutsch. Ohne einige Bemäntelung und Gleisnerei. Statt allmählich sagte er Weilingerweise. Statt hoffentlich verhoffentlicht. Und sprach von der Bibel nicht anders als von der Heiligen Geschrift. Es geht mit Kräutern zu. Er sagte, es geht mit Kräutern zu, wenn er meinte mit unrechten Dingen. Und liebte sehr Sprüche wie Wer kegeln will, muss aufsetzen. Oder Was zur Nessel werden soll, brennt bei Zeiten. Potzblut, Potzstrahl, Potzhundertgift, Potzfikament. Und dieses Letzte rief regelmäßig Beifallsgetrampel hervor. Theologisch gesehen war Kumpf ein Vertreter jenes Vermittlungskonservativismus mit kritisch-liberalen Einschlägen, war ein Verkünder des sittlich fundierten Persönlichkeitsideals und dabei kräftig Abhold der pietistischen Trennung von Welt und Frömmigkeit, vielmehr weltfromm, zu gesundem Genuss erbötig, ein Bejaher der Kultur, besonders der Deutschen. Denn bei jeder Gelegenheit entpuppte er sich als ein massiver Nationalist lutherischer Prägung und konnte einem Manne nichts Grimmigeres nachsagen, als dass er wie ein windiger Wal, das heißt wie ein Welscher, denke und lehre. Im Zorn und mit rotem Kopf fügt er dann wohl hinzu, dass ihn der Teufel bescheiße. Amen. Was wiederum mit großem Getrampel bedankt wurde. Man hat leicht sagen, dass ein moderner Theolog den Teufel symbolisch nehme. Nach meiner Meinung kann Theologie überhaupt nicht modern sein, was man ihr als großen Vorzug anrechnen mag. Und was die Symbolik betrifft, so sehe ich nicht ein, warum man die Hölle symbolischer nehmen sollte als den Himmel. Das Volk hat das jedenfalls niemals getan. Ihm stand sogar immer die drastische, obszön-humoristische Figur des Teufels näher als die obere Majestät. Kumpf ist in seiner Art ein Volksmann. Da Adrian und ich bei Kumpf Visite gemacht hatten, wurden wir ein und das andere Mal in seinen Familienkreis geladen und hatten Abendessen mit ihm, seiner Gemahlin und ihren beiden grellrotwangigen Töchtern. Eine von ihnen sprach den Segen, während wir uns diskret über unsere Teller neigten. Dann aber legte sich der Hausherr gewaltig ins Zeug mit Essen und Trinken. Zum Zeichen und guten Exempel, dass ich gegen Weltfreude und gesunden Kulturgenuss nichts einzuwenden habe. Er mahnte auch uns wiederholt brav mitzuhalten. Verschmäht mir ja nicht die Gottesgaben, die Hammelkeule und das Moselblümchen. Und nahm nach verzehrter Süßspeise zu unserem Schrecken eine Gitarre von der Wand, um uns mit dröhnender Stimme Lieder zu singen wie »Das Wandern ist des Müllers Lust«, die »Lorelei« und »Gaudiamus igitur«. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Es musste kommen und es kam. Er rief es aus, indem er vor unseren Augen seine runde Frau um die Mitte fasste. Und dann wies er mit dem gepolsterten Zeigefinger in einen schattigen Winkel des Speisezimmers, wohin fast kein Strahl der über dem Esstisch schwebenden Schirmlampe drang. Seht, da steht er im Eck, der Speivogel, der Wendenschimpf, der traurige, saure Geist und mag nicht leiden, dass unser Herz fröhlich sei in Gott beim Mahl und Sang. Soll uns aber nichts anhaben, der Kernbösewicht mit seinen listigen, feurigen Pfeilen. Apage, Satanas! Dabei griff er eine Semmel und schleuderte sie in den finsteren Winkel. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern, das Wandern. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Dies alles war ja eher ein Schrecknis. Und ich musste als sicher annehmen, dass auch Adrian es so empfand, obgleich sein Stolz ihm nicht erlaubte, seinen Lehrer preiszugeben. Immerhin hatte er nach jenem Teufelsgefecht auf der Straße einen Lachanfall, der sich nur langsam unter ablenkenden Gesprächen beruhigte. Mit einigen Worten aber muss ich noch einer Lehrerfigur gedenken, die sich ihrer intrigierenden Zweideutigkeit wegen meinem Gedächtnis stärker eingeprägt hat als alle anderen. Es war der Privatdozent Eberhard Schleppfuß, der damals 2 Semester lang zu Halle die Venia Legendi ausübte. Um dann allerdings, ich weiß nicht wohin, wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Schleppfuß war eine kaum mittelgroße, leibarme Erscheinung, gehüllt in einen schwarzen Umhang, dessen er sich statt eines Mantels bediente und der am Halse mit einem Metallkettchen geschlossen war. Dazu trug er eine Art von Schlapphut mit seitlich gerollter Krempe, dessen Form sich dem jesuitischen annäherte und den er, wenn wir Studenten ihn auf der Straße grüßten, sehr tief zu ziehen pflegte, wobei er ganz ergebener Diener sagte. Ganz ergebener Diener. Nach meiner Meinung schleppte er wirklich etwas den einen Fuß. Ich konnte mich meiner Beobachtung nicht jedes Mal, wenn ich ihn gehen sah, mit Bestimmtheit versichern, so dass ich nicht darauf bestehen, sie lieber einer unterschwelligen Suggestion durch seinen Namen zuschreiben will. Die Theologie neigt ihrer Natur nach dazu, zur Dämonologie zu werden. Hierfür war Schleppfuß ein Beispiel, wenn auch eines sehr fortgeschrittener und intellektueller Art, da seine dämonische Welt- und Gottesauffassung psychologisch illuminiert war und dadurch dem modernen wissenschaftlichen Sinn annehmbar, ja schmackhaft gemacht wurde. Dazu trug noch seine Vortragsweise bei, die ganz danach angetan war, gerade jungen Leuten zu imponieren. Er sprach völlig frei, nicht vom Kathederstuhl aus, sondern irgendwo seitlich halb sitzend an ein Geländer gelehnt, die Spitzen der Finger bei gespreizten Daumen im Schoße verschränkt, wobei sein geteiltes Bärtchen sich auf und ab bewegte und zwischen ihm und dem spitz gedrehten Schnurrbärtchen seine splittrig scharfen Zähne sichtbar wurden. Der biederbe Teufelsumgang Professor Kumpfs war ein Kinderspiel im Vergleich mit der psychologischen Wirklichkeit, die Schleppfuß dem Zerstörer diesen personifizierten Abfall von Gott verlieh. Das Verruchte ist ein notwendiges und mitgeborenes Korrelat des Heiligen und dieses eine beständige satanische Versuchung, eine fast unwiderstehliche Herausforderung zur Schändung. Ihm zufolge war der Böse selbst ein notwendiger Ausfluss und ein unvermeidliches Zubehör der heiligen Existenz Gottes selbst. Wie denn auch das Laster nicht aus sich selbst besteht, sondern seine Lust aus der Besudelung der Tugend zieht, ohne welche es wurzellos wäre. Anders gesagt, es besteht in dem Genuss der Freiheit, das heißt der Möglichkeit zu sündigen, die dem Schöpfungsakt inhärent ist. Freiheit. Wie seltsam das Wort sich ausnahm in Schleppfußens Munde. Nun, gewiss, er sprach als Theolog. Gut, denn Freiheit war das Gegenteil angeborener Sündlosigkeit. Freiheit hieß, nach eigenem Willen Gott die Treue wahren oder es mit den Dämonen treiben und beim Messopfer entsetzliches murmeln zu können. Das war eine Definition an die Hand gegeben von der Religionspsychologie. Aber die Freiheit hat ja auch schon in anderer, vielleicht weniger spiritueller und doch des Enthusiasmus nicht barer Bedeutung im Leben der Erdenvölker und in den Kämpfen der Geschichte eine Rolle gespielt. Sie tut das auch eben jetzt, während ich diese Lebensbeschreibung verfasse, in dem gegenwärtig tobenden Kriege und nicht zuletzt in der Seele und den Gedanken unseres deutschen Volkes, dem unter der Herrschaft kühnster Willkür vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben ein Begriff davon dämmert, was es mit der Freiheit auf sich hat. Nun, so weit waren wir damals noch nicht. Freiheit ist die Freiheit zu sündigen. Und Frömmigkeit besteht darin, von der Freiheit aus Liebe zu Gott, der sie geben musste, keinen Gebrauch zu machen. Ich wunderte mich, dass nicht mehr junge Leute von seiner Vorlesung angezogen wurden, besonders da, wann nur immer von der Macht der Dämonen über das Menschenleben darin die Rede war, das Geschlechtliche eine hervorstechende Rolle spielte. Wie hätte es auch anders sein können? Der Zeugungsakt, gekennzeichnet durch ästhetische Scheußlichkeit, ist Ausdruck und Vehikel der Erbsünde. Was Wunder, dass dem Teufel besonders viel freie Hand dabei gelassen ist. Nicht umsonst hat der Engel zu Tobias gesagt, Über die, welche der Lust ergeben sind, gewinnt der Dämon Gewalt. Denn die Macht der Dämonen liegt in den Lenden des Menschen. Von wem aber geht die Versuchung aus? Der Gegenstand, das Instrumentum des Versuchers, ist das Weib. Sie ist damit freilich auch das Instrumentum der Heiligkeit. Denn diese gibt es nicht ohne tobende Sündenlust. Doch weiß man ihr dafür nur bitteren Dank. Vielmehr ist es das Merkwürdige und tief Bezeichnende, dass, obgleich doch der Mensch in beiderlei Gestalt ein Geschlechtswesen war, obgleich die Lokalisierung des Dämonischen in den Lenden eher auf den Mann passt als auf das Weib, dennoch der ganze Fluch der Fleischlichkeit und der Geschlechtssklaverei dem Weibe zugewälzt wurde. Denken Sie an den Sinnspruch, ich fand das Weib bitterer als den Tod. Und selbst ein gutes Weib ist unterlegen der Begehrlichkeit des Fleisches. Man hätte fragen können, der gute Mann etwa nicht? Und der heilige Mann etwa nicht ganz besonders? Das ist das Werk des Weibes. Das Geschlecht ist ihre Domäne. Wie sollte sie also, die Femina heißt, was teils von Fides, teils von Minus, von minderem Glauben kommt, nicht mit den unflätigen Geistern, die diesen Raum bevölkern, auf schlimm vertrautem Fuße stehen, des Umganges mit ihnen, der Hexerei, nicht ganz besonders verdächtig sein? Zu Meersburg bei Konstanz lebte gegen Ende des 15. Jahrhunderts ein ehrlicher Bursch, Heinz Klöpfgeißel geheißen und Fassbinder seines Zeichens, von guter Gestalt und Gesundheit. Er stand in inniger Wechselneigung mit einem Mädchen, Bärbel, der einzigen Tochter eines verwitweten Glöckners, und wollte sie ehelichen, doch stieß des Pärchens Wunsch auf väterlichen Widerstand, denn Klöpfgeißel war ein armer Kerl, und der Glöckner forderte erst, dass er Meister würde in seinem Gewerbe, bevor er ihm seine Tochter gebe. Die Neigung der jungen Leute aber war stärker gewesen als ihre Geduld. Denn nächtlich, wenn der Glöckner glöckeln gegangen war, stieg Klöpfgeißel ein bei Bärbel. Und ihre Umarmungen ließen das eine dem anderen als das herrlichste Wesen auf Erden erscheinen. So standen die Dinge, als eines Tages der Fassbinder sich mit anderen munteren Gesellen nach Konstanz begab, wo Kirchweih war und wo sie einen guten Tag hatten, so dass sie am Abend der Haber stach und sie beschlossen, in eine Schlupfbude zu Weibern zu gehen. Nach Klöpfgeißels Sinn war es nicht, aber die Burschen setzten ihm zu mit ehrrührigen Spottreden, ob er gar nicht auf dem Posten sei. So ließ er sich breitschlagen. Hier begab es sich, dass er eine arge Beschämung erlitt. Denn wider alle Erwarten war es bei der Schlumpe, einem ungarischen Weibe, ganz und gar nichts Rechtes mit ihm. Und ganz und gar nicht war bei ihr auf dem Posten, worüber sein Ärger unmäßig war und auch sein Schrecken. Denn das Mensch lachte ihn nicht nur aus, sondern meinte, da müsse was nicht geheuer sein. Ein Bursche von seinem Bau, dem's plötzlich nicht mehr gelänge, der sei des Teufels Märtyrer. Sobald wie möglich, wenn auch nicht ohne Besorgnis, gab er sich mit seiner Bärbel ein Stelldich ein. So fand er seine Jungmannsehre wiederhergestellt und hätte vergnügt sein können, aber eine Unruhe war seit jenem Fehlschlag in seiner Seele zurückgeblieben. Nun fügte es sich, dass er im Keller des Weinwirts, eines kränkelnden Wanstes, die gelockerten Reifen zweier Fässer an den Dauben festzuschlagen bestellt war und des Wirtes Weib, ein noch rösches Frauenzimmer, mit hinabstieg und ihm bei der Arbeit zusah. Da streichelte sie ihm den Arm und machte ihm solche Mienen, dass er ihr unmöglich abschlagen konnte, was zu leisten sein Fleisch bei aller Willigkeit des Geistes dann doch wieder gänzlich gehindert war. Er blieb der verbittert Hohnlachenden schuldig, was kein rüstiger Bursche schuldig bleibt. Er war tief verwundet, irre gemacht an sich selbst und nicht nur an sich. Denn der Verdacht, dass er des Teufels Märtyrer sei, litt für ihn keinen Zweifel mehr. Darum ging er zum Pfaffen und sagte ihm alles durchs Gitter ins Ohr, dass es mit ihm spuke und ob die Religion gegen eine solche Unbilde nicht mütterliche Abhilfe wisse. Nun war aber damals und dazulande die Pest des Hexenwesens zur Beleidigung göttlicher Majestät in arger Ausbreitung begriffen und strenge Wachsamkeit war den Seelenhirten zur Pflicht gemacht worden. Der Pfaffe ging mit Klöpfgeißels Beichte an höhere Stellen, das Glöckners Kind wurde eingezogen, vernommen und gestand, wahr und wahrhaftig, sie habe in Herzensangst um die Treue des Jungen von einer Vettel, Badefrau von Gewerb, ein Spezifikum angenommen. Eine Salbe, angeblich aus dem Fett eines ungetauft verstorbenen Kindes hergestellt, mit der sie, um sich seiner nur fest zu versichern, ihrem Heinz bei der Umarmung heimlich und in bestimmter Figur den Rücken gesalbt habe. Nun ward auch das Badeweib inquiriert. Und unter einigem Druck kam dann an den Tag, was man hatte erwarten müssen, dass die Vettel in der Tat eine Abrede mit dem Teufel hatte. Zum Unglück des Glöcknerkindes legte die Alte nieder, dass der Drache ihr aufgegeben hatte, recht viele Proselyten zu machen. Dies brach Bärbeln den Hals. Die Notwendigkeit, sie durch Darangabe des Leibes den Klauen des Teufels zu entreißen, lag auf der Hand. So wurden an benachbarten Pfählen auf öffentlichem Platze zwei Hexen eingeäschert, die Alte und die Junge. Heinz Klöpfgeißel, der Verzauberte, stand entblößten Hauptes und Gebete murmelnd in der Zuschauermenge. Die vom Rauche erstickten und heiser verfremdeten Schreie seiner Geliebten erschienen ihm als die Stimme des Dämons, der widerwillig, krächzend aus ihr fuhr. Von Stund an war die ihm angetane schnöde Beschränkung behoben. Denn nicht so bald war seine Liebe verkohlt, als ihm die sündlich entwendete freie Verfügung über seine Männlichkeit zurückgegeben war. Ich habe diese revoltierende Geschichte, so kennzeichnend für den Geist des Schleppfußschen Kollegs, niemals vergessen. Es war damals unter uns zwischen Adrian und mir sowohl wie auch bei Diskussionen des Winfried-Zirkels vielfach davon die Rede. Aber weder bei ihm noch bei seinen Fakultätsgenossen gelang es mir, das Maß von Empörung aufzuregen, das meinem eigenen Ärger über die Anekdote und namentlich über Klöpfgeißel genug getan hätte. Noch heute fahre ich ihn in meinen Gedanken schnaubend an und nenne ihn in vollstem Wortsinne einen Mordsesel. Was musste sich der Tölpel beklagen? Allerdings hatte das Bärbel ihren Heinz fixiert und beschränkt, aber nicht durch das Teufelsarkanum, sondern durch ihren Liebreiz und durch den bannenden Willen, mit dem sie ihn hielt und ihn gegen andere Versuchungen durch ihre Liebe feite. Dass dieser Schutz in seiner Kraft, seinem Einfluss auf die Natur des Burschen durch die Zaubersalbe und den Glauben des Mädchens daran psychologisch verstärkt wurde, bin ich bereit zu akzeptieren. Die sozusagen magische Seite der Sache war es denn, die Schleppfuß bei seinen Kommentaren zum Falle Klöpfgeißel geflissentlich hervorhob. Er tat es in einem quasi-humanistischen Sinn, um die hohe Idee herauszustreichen, die jene angeblich finsteren Jahrhunderte von der erlesenen Kondition des menschlichen Leibes gehegt hätten. Für edler haben sie den menschlichen Leib erachtet als alle anderen irdischen Stoffverbindungen. Und in seiner Wandelbarkeit durch das Seelische haben sie den Ausdruck seiner Vornehmheit, seines hohen Ranges in der Körperhierarchie erblickt. Er erkaltet und erhitzt sich, vermöge der Furcht und des Zornes. Er magert ab vor Gram, er blüht vor Freude. Ja, Krankheit und Tod können die Folge rein seelischer Einwirkungen sein. Von der Einsicht jedoch in das Vermögen der Seele, die eigene, ihr zugehörige Körpermaterie zu verändern, ist es nur ein Schritt und ein notwendiger zu der Überzeugung, dass auch eine fremde Seele, wissentlich willentlich, also durch Zauber, die fremde Körpersubstanz zu alterieren vermag. Mit anderen Worten, die Realität der Magie, des dämonischen Einflusses und der Verhexung war damit erhärtet und dem Bereich des sogenannten Aberglaubens entrissen waren Erscheinungen wie etwa die des bösen Blicks, ein Erfahrungskomplex, konzentriert in der Sage vom tötenden Auge des Basilisken. Sträfliche Inhumanität wäre es zu leugnen, dass eine unreine Seele durch den bloßen Blick, sei es willentlich oder auch unwillkürlich, körperlich schädigende Wirkungen an anderen hervorbringen kann, an kleinen Kindern zumal, deren zarte Substanz für das Gift eines solchen Auges besonders anfällig ist. So Schleppfuß in seinem exklusiven Kolleg. Exklusiv durch Geist und Bedenklichkeit, Zeitblom. Bedenklich ist ein vortreffliches Wort, Adrian. Ich habe ihm immer viel philologische Schätzung entgegengebracht. Es fordert zugleich zum Eingehen und zum Vermeiden auf. Jedenfalls also zu einem sehr vorsichtigen Eingehen. Und steht im Doppellicht des Bedenkenswerten und der Anrüchigkeit einer Sache und eines Menschen. Wir legten in unseren Gruß, wenn wir Schleppfußen auf der Straße oder auf den Korridoren der Universität begegneten, die ganze Achtung, welche das hohe intellektuelle Niveau seiner Vorlesung uns Stunde für Stunde einflößte. Aber noch tiefer als wir zog er dagegen den Hut und sagte: Ihr ganz ergebener Diener. Ich sagte ja gleich, dass mir die Luft dieser Stadt, die theologische Luft, nicht wohltat und dass meine hospitierende Teilnahme an Adrians Studium ein Opfer war, das ich unter mancherlei Missgefühlen unserer Freundschaft brachte. Unserer? Ich sage besser der meinen, denn er bestand ja durchaus nicht darauf, dass ich mich neben ihm hielt, wenn er Kumpf oder Schleppfuß hörte. Ich tat es aus vollkommen freien Stücken. Und ich war mir klar darüber, dass es mir eines Tages zur Aufgabe werden würde, von den Eindrücken seiner Jugend biografische Rechenschaft abzulegen. In der besseren Jahreszeit unternahmen wir jungen Musensöhne von Halle aus gemeinsame Landfahrten. Denn als Adrians Intimus, obgleich nicht Theolog, war ich freundlich aufgenommener Gast in der Corona der christlichen Verbindung Winfried und durfte mich wiederholt an diesen gruppenweise unternommenen, dem Genusse von Gottes grüner Schöpfung gewidmeten Wanderungen beteiligen. Sie fanden öfter statt, als wir beide dabei mithielten. Denn ich brauche kaum zu sagen, dass Adrian kein sehr eifriger Vereinsbruder war und seine Mitgliedschaft mehr markierte, als dass er sie pünktlich ausgeübt hätte und darin aufgegangen wäre. Trotzdem war er angesehen unter ihnen, denn man schätzte seine Teilnahme an den theologisch-philosophischen Debatten, besonders aber seine Musikalität. Die Musik nämlich galt viel in diesem Kreise, wenn auch nur auf eine gewisse, zugleich prinzipielle und verschwommene Weise. Die Musik ist eine Gotteskunst. Man hat ein inniges Verhältnis zu ihr zu haben, ein romantisch-andächtiges, wie zur Natur. Musik, Natur und fröhliche Andacht, das waren nahe verwandte und vorschriftsmäßige Ideen im Winfried-Verein. Und wenn ich von Musensöhnen sprach, so findet dies eben doch seine Rechtfertigung in dieser Gesinnungskombination, in dem Geiste frommer Ungebundenheit und helläugiger Anschauung des Schönen, von dem auch jene Naturfahrten, auf die ich nun zurückkomme, bestimmt waren. Die nächste Umgebung von Halle, eine sandige Ebene, ist als landschaftlich reizlos preiszugeben, aber in wenig Stunden trägt einen der Zug Saale aufwärts ins liebliche Thüringerland und dort, meist schon in Naumburg oder Apolda, der Geburtsgegend von Adrians Mutter, verließen wir die Eisenbahn und setzten die Reise mit unseren Rucksäcken und Regenkapuzen recht als freie Burschen auf Schusters Rappen fort in tagelangen Märschen. Solche interimistische Lebensform, das hospitierende Einkehren von Städtern und geistig Bestrebten im ländlich-primitiven, bei Mutter Erde. In der Gewissheit ja doch sehr bald wieder daraus in die gewohnte und natürliche Sphäre bürgerlicher Bequemlichkeit zurückkehren zu müssen oder zu dürfen. Solche freiwillige Vereinfachung hat leicht, ja fast notwendig, einen Anflug von Künstlichkeit, Gönnerhaftigkeit, Dilettantismus, Komik. Man kann ja sagen, dass Jugend die einzig legitime Brücke zwischen dem Bürgerlichen und dem Natürlichen ist. Ein vorbürgerlicher Zustand, aus dem alle Studenten- und Burschenromantik sich ableitet. Sie ist das eigentlich romantische Lebensalter. Auf diese Formel brachte der im Gedanklichen immer energische Deutschlin, Konrad Deutschlin, ein Stämmiger mit Stirnsträhne, die Sache, als wir uns in einem Scheunengespräch vor Einschlafen im matten Licht einer Stalllaterne, die in einer Ecke unseres Nachtquartiers brannte, über die Problematik unseres derzeitigen Lebens ergingen. Es ist allerdings geschmacklos, wenn Jugend die Jugend erörtert. Wahre Existenz hat nur das Direkt- und Unbewusstsein. Darf nur das Alter die Jugend beurteilen? Man muss doch mitreden dürfen als Jugend über die Jugend. Es gibt doch etwas, was man Lebensgefühl nennt und was dem Selbstbewusstsein gleichkommt. Nicht im Mindesten, Arzt. Dieser Zeit braucht man wohl nur zu sagen, ich habe ein spezifisches Lebensgefühl, so macht die Welt gleich eine tiefe Verbeugung davor. Die Jugend schneidet da sozusagen in Butter. Übrigens ist nichts dagegen zu sagen, wenn die Jugend und ihre Zeit einander verstehen. Warum so kaltschnäuzig, Leverkühn? Findest du es nicht gut, dass heute der Jugend ihr Recht wird? Oh doch, aber sie gingen aus, ihr gingt aus, wir gingen aus von dem Gedanken. Das war echt Leverkühn. Die Steigerung war gut. Erst sagst du sie zu uns, dann bringst du ein ihr zustande. Und ganz zuletzt kommt das wir. Daran zerbrichst du dir fast die Zunge. Das gewinnst du dir am allerschwersten ab, du hartgesottener Individualist. Nein, von Teutleben. Das ist ganz falsch. Ich bin gar kein Individualist. Ich bejahe durchaus die Gemeinschaft. Theoretisch vielleicht. Mit Ausschluss Adrian Leverkühns. Er spricht von der Jugend immer von oben herab. So als ob du nicht dazugehörst und bist ganz unfähig, dich einzuschließen und einzufügen. Denn was die Demut betrifft, von der weiß er nun freilich nicht allzu viel. Ja? Es war doch hier gar nicht die Rede von Demut, sondern im Gegenteil von selbstbewusstem Lebensgefühl. Also es gibt doch etwas, was mein Lebensgefühl von Leuna nach Halle gefühlt. Zum Beispiel neulich immer der Reihe nach. Zusammen. Ich stelle den Antrag, Leverkühn zu Ende reden zu lassen. Ich finde nicht, dass die Jugend mit der Natur auf besonders vertrautem Fuße steht. Viel eher verhält sie sich scheu und spröde zu ihr, eigentlich fremd. An sein natürliches Teil gewöhnt sich der Mensch erst mit den Jahren und beruhigt sich langsam darüber. Gerade die Jugend. Ich meine, die höher geartete Jugend erschrickt vielmehr davor, verachtet es, stellt sich feindselig dazu. Was heißt Natur? Wald und Wiese? Berge, Bäume und See, landschaftliche Schönheit? Dafür hat meiner Meinung nach die Jugend viel weniger Blick als der ältere, beruhigte Mensch. Der Junge ist zum Sehen und zum Naturgenuss gar nicht sehr aufgelegt. Er ist nach innen gerichtet, geistig gestimmt, dem Sinnlichen abgeneigt, meiner Meinung nach. Quod demonstramus. Leverkühn hat über die Jugend seine eigenen Gedanken. Aber als eine spezifische Lebensform, die als solche respektiert werden muss, betrachtet er sie offenbar auch. Und das ist das Entscheidende. Gegen die Selbsterörterung der Jugend sprach ich nur insofern, als sie die Unmittelbarkeit des Lebens zersetzt. Der Jugendgedanke ist ein Vorrecht und Vorzug unseres Volkes, des Deutschen. Wir anderen kennen ihn kaum, mögen sie nur. Die deutsche Jugend repräsentiert eben als Jugend den Volksgeist selbst, den deutschen Geist, der jung ist und zukunftsvoll. Unreif, wenn man will. Aber was will das besagen? Die deutschen Taten geschahen immer aus einer gewissen, gewaltigen Unreife. Und nicht umsonst sind wir das Volk der Reformation. Luther war unreif genug, deutsches Volk genug, den neuen, gereinigten Glauben zu bringen. Wo bliebe die Welt auch, wenn Reife das letzte Wort wäre? Wir werden ihr in unserer Unreife noch manche Erneuerung, manche Revolution bescheren. Wenn ich nur wüsste, wieso wir eigentlich gar so unreif sind. Vielleicht spiegelt nur unsere Geschichte, dass wir ein bisschen verspätet zusammenfanden und ein gemeinsames Selbstbewusstsein ausbildeten, uns eine besondere Jugendlichkeit vor. Es ist doch wohl anders. Jugend im höchsten Sinn hat nichts mit politischer Geschichte. Hast du nie vom deutschen Werden gehört? Von deutscher Wanderschaft? Vom unendlichen Unterwegssein des deutschen Wesens? Wenn du willst, ist der Deutsche der ewige Student, der ewig Strebende unter den Völkern. Und seine Revolutionen sind der Budenzauber der Weltgeschichte. Sehr geistreich, Leverkühn. Aber mich wundert doch, dass dein Protestantismus dir erlaubt, so witzig zu sein. Jung sein heißt ursprünglich sein, heißt aufstehen und die Fesseln einer überlebten Zivilisation abschütteln können. Das ist der Geist des Stirb und Werde. Das Wissen um Tod und Wiedergeburt. Ist das so deutsch? Wiedergeburt hieß einmal Rinascimento und ging in Italien vor sich. und Zurück zur Natur. Das wurde zuerst auf Französisch empfohlen. Das eine war eine Bildungserneuerung, das andere ein sentimentales Schäferspiel. Aus dem Schäferspiel kam die Französische Revolution. Und Luthers Reformation war nur ein Ableger und ethischer Seitenweg der Renaissance. Ihre Anwendung aufs Religiöse. Aufs Religiöse, da sagst du es. Hältst du Religiosität für eine auszeichnend deutsche Gabe? In dem Sinne, den ich ihr gab. Als seelische Jugend, als Spontanität, als Lebensgläubigkeit und dürersches Reiten zwischen Tod und Teufel. Allerdings. Und Frankreich? Das Land der Kathedralen, dessen König der Allerchristlichste hieß? Und das Theologen wie Bossuet und Pascal hervorgebracht hat? Das ist lange her. Von Deutschland gilt das Gegenteil. Das würdest du fühlen und wissen, Leverkühn, wenn du eben nicht Adrian Leverkühn wärest. Das heißt, zu kühl, um jung und zu gescheit, um religiös zu sein. Mit der Gescheitheit mag man es in der Kirche weit bringen, aber kaum im Religiösen. Vielen Dank, Deutschlin. In gut altdeutschen Worten, ohne alle Bemäntelung, hast du es mir gegeben. Ich sehe in der Kirche eine Burg der Ordnung. Eine Anstalt zur Disziplinierung des religiösen Lebens, das ohne sie zu einer Welt fantastischer Unheimlichkeit, einem Meere von Dämonie würde. Kirche und Religion zu trennen, heißt darauf verzichten, das Religiöse vom Wahnsinn zu trennen. Na, höre mal! Recht hat er! Erklärte unumwunden Matthäus Arzt, den die anderen den Sozialarzt nannten, denn das Soziale war seine Passion. Er war christlicher Sozialist und oft zitierte er Goethe. Das Christentum war eine politische Revolution, die verfehlt moralisch geworden ist. Und politisch muss es wieder werden, nämlich sozial. Der religiöse Sozialismus, die sozial gebundene Religiosität, das ist es. Glaub mir nur, auf das Heranwachsen eines verantwortlichen Industrievolkes, einer internationalen Industrienation, kommt alles an. Ich gebe die Reden dieser jungen Leute so wieder, wie sie gehalten wurden, in ihren Ausdrücken, die einem gelehrten Jargon angehörten, dessen Gespreiztheit ihnen nicht im Mindesten zum Bewusstsein kam. Man hätte es auch einfacher sagen können, aber dann wäre es nicht ihre geisteswissenschaftliche Sprache gewesen. Ich bin gewiss nicht ohne Sympathie mit der sozialreligiösen Bindung, die Arzt befürwortet. Besser als gar keine ist sie allemal. Um aber recht zu sein, um zugleich religiös und politisch zu sein, muss sie volkhaft sein. Seht euch im Ruhrgebiet um. Da habt ihr Sammelzentren von Menschen, aber doch keine neuen Volkstumszellen. Fahrt mal im Personenzug von Leuna nach Halle. Da seht ihr Arbeiter zusammensitzen, die über Tariffragen ganz gut zu sprechen wissen. Aber dass sie aus ihrer gemeinsamen Betätigung irgendwelche Volkstumskräfte gezogen hätten, das geht aus ihren Gesprächen nicht hervor. In der Wirtschaft herrscht mehr und mehr die nackte Endlichkeit. Gut, und da hat nun Matthäus Arzt den Sozialismus erwählt und Karl von Teutleben das Völkische. Das sind also die beiden Bindungen, zwischen denen wir heute die Wahl haben. Es gibt tatsächlich nur diese beiden Möglichkeiten religiösen Gehorsams und religiöser Verwirklichung, die soziale und die nationale. Das Unglück will aber, dass sie beide ihre Bedenken und Gefahren haben. Eines Tages werden wir die universelle ökonomische Verwaltung der Erde haben, den kompletten Sieg des Kollektivismus. Das heißt, verschwunden sein wird der letzte Erinnerungsrest an die Gefährdung des menschlichen Lebens und damit die geistige Problematik überhaupt. Man fragt sich, wozu dann noch leben? Möchtest du das kapitalistische System erhalten, Deutschlin? Weil es die Erinnerung an die Gefährdung des menschlichen Lebens wach erhält? Nein, das möchte ich nicht, lieber Arzt. Aber man wird ja wohl noch auf die tragischen Antinomien hinweisen dürfen, von denen das Leben voll ist. Was ich wissen möchte, das ist, ob die Jugend anderer Völker auch so auf dem Stroh liegt und sich mit den Problemen und Antinomien plagt. Kaum. Die haben es alle geistig viel einfacher und bequemer. Die russische revolutionäre Jugend sollte man ausnehmen. Die Russen haben Tiefe, aber keine Form. Die im Westen Form, aber keine Tiefe. Beides zusammen haben nur wir Deutschen. Na, wenn das keine völkische Bindung ist. Wir sind im Begriff, uns einem Mythos von zweifelhafter Echtheit und unzweifelhafter Hoffart zu verschreiben, nämlich dem Völkischen. Mit seiner Strukturromantik des Kriegertypus, die nichts weiter ist als christlich verbrämtes Heidentum und Christus zum Herrn der himmlischen Heerscharen stempelt. Das ist aber eine entschieden dämonisch bedrohte Position. Nun und? Dämonische Kräfte stecken in jeder vitalen Bewegung. Hier kann ich nur und so weiter sagen, denn es ist Zeit, dass ich der Wiedergabe dieses Gesprächs oder eines solchen Gesprächs ein Ende setze. In Wirklichkeit hatte es keines oder ging doch noch lange, bis tief in die Nacht hinein, geleert, bemüht und uferlos, um dann im Sande zu verlaufen, das heißt im Schlaf. Ja, gute Nacht. Ein Glück, dass man es sagen kann. Diskussionen sollte man immer nur vorm Einschlafen halten, mit der Rückendeckung des wartenden Schlafs. Wie peinlich, nach einem geistigen Gespräch noch wachen Sinnes umhergehen zu müssen. Das ist aber eine Fluchtposition. Das ist aber eine Fluchtposition, murrte noch jemand. Und dann ertönten die ersten Schnarchlaute in unserer Scheune, befriedete Kundgebungen der Anheimgabe ans Vegetative. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Zur Junizeit etwa, wenn aus den Schluchten der bewaldeten Höhen, die das Thüringer Becken durchziehen, die schweren Düfte des Jasmins, des Faulbaums quollen, waren es köstliche Wandertage hier durch das von Industrie fast freie, mild begünstigte, fruchtbare Land mit seinen freundlichen Haufendörfern aus Fachwerkbauten. Und kam man dann aus der Gegend des Ackerbaus in die der vorwiegenden Viehzucht und verfolgte den sagenumwobenen Höhenpfad des mit Fichten und Buchen bestandenen Kammgebirges, den Rennsteig, so wurde es immer schöner, bedeutender, romantischer. Und wenn die Natur ihm auch keine begeisterten Ausrufungen entlockte und er mit einer gewissen sinnenden Zurückhaltung auf sie blickte, so zweifle ich nicht, dass ihre Bilder, Rhythmen, hoch hingetragenen Melodien ihm tiefer in die Seele drangen als den Genossen und habe bei manchem Vorübergang reiner, gelöster Schönheit, der sich aus seinem geistgespannten Werk hervortut, später an jene gemeinsamen Eindrücke denken müssen. Ja, das waren angeregte Stunden, Tage und Wochen, die das Luxuriöse und frei Experimentierende der Studentenzeit hatten. Oft betrachtete ich sie bei ihren theologisch-philosophischen Debatten und stellte mir vor, dass manchem von ihnen später einmal seine Winfried-Zeit als der größte Abschnitt seines Lebens erscheinen werde. Ich betrachtete sie und betrachtete Adrian. Und ich spürte nicht ohne Beklemmung den Unterschied der Lebenskurve zwischen gutem, ja vortrefflichem Durchschnitt, dem bald aus dem vagierenden, versuchenden Burschentum ins bürgerliche Leben einzulenken bestimmt war, und dem unsichtbar gezeichneten, der den Weg des Geistes und der Problematik nie verlassen, ihn, wer weiß, wohin weitergehen sollte. Schon zu Beginn seines vierten Semesters hatte ich Anzeichen, dass mein Freund das theologische Studium noch vor dem ersten Examen abzubrechen gedachte. Adrian hat auf die Musik den kompositorischen Blick des Initiierten, nicht den der Außenstehenden, Waaggenießenden, dass er noch nicht schreibt, nicht produktiven Trieb bekundet und mit Jugendkompositionen naiv loslegt, gereicht ihm nur zur Ehre. Es ist Sache seines Stolzes, der ihn hindert, epigonenhafte Musik in die Welt zu setzen. Adrians Beziehungen zu Wendel Kretschmar hatten sich niemals gelöst oder gelockert. Der junge Beflissene der Gotteswissenschaft sah den musikalischen Mentor seiner Gymnasialzeit in jeden Ferien, wenn er nach Kaisersaschern kam, und bestimmte ein- oder zweimal seine Eltern, ihn für das Wochenende nach Hof Buchel einzuladen. Mit dem alternden Buchelwirt stand Kretschmar sehr gut. Dennoch beobachtete ich während der 2,5 Tage, die ich einmal gleichzeitig mit ihm und Adrian auf Buchel verbrachte, eine gewisse, durch Freundlichkeit nicht ganz verhüllte Ablehnung in Frau Elsbeth Leverkühns Verhalten gegen den Organisten, die dieser, wie gesagt, mit einer ein paar Mal bis zum Kalamitosen gehenden Verstärkung seines Stotterns beantwortete. Nie vergesse ich ein Bild, eine Szene im Wohnzimmer des Buchelhauses, als wir dort zufällig zu viert, Mutter und Sohn, Kretschmer und ich, beisammen saßen und Elsbeth im Gespräch mit dem blubbernd und pustend inhibierten Musiker, einer bloßen Unterhaltung, bei der durchaus nicht von Adrian die Rede war, den Kopf des bei ihr sitzenden Sohnes auf eigentümliche Weise an sich zog. Sie schlang gleichsam den Arm um ihn, aber nicht um seine Schultern, sondern um sein Haupt, die Hand auf seiner Stirn und so den Blick ihrer schwarzen Augen auf Kretschmar gerichtet und mit ihrer wohllautenden Stimme zu ihm sprechend, lehnte sie Adrians Kopf an ihre Brust. Auf die beschützende Sorge der Mutter aber verstand ich mich auch und fühlte mich oft bis zur Feindseligkeit gegen den Werbe mit ihr solidarisch. Übrigens hielten nicht nur diese persönlichen Wiederbegegnungen das Verhältnis zwischen Meister und Schüler aufrecht, sondern auch ein ziemlich häufiger, ich glaube etwa 14-tägiger Briefwechsel zwischen Halle und Kaisers Aschern tat das, über den Adrian mir von Zeit zu Zeit berichtete und von dem ich auch einzelne Stücke zu sehen bekommen habe, wie zu Michaelis 1904. Kretschmer schreibt, er verhandle wegen der Übernahme einer Klavier- und Orgelklasse mit dem Hasischen Privatkonservatorium in Leipzig. Zu Beginn des nächsten Jahres verließ Wendel dann Kaisers Aschern, um seine neue Stellung anzutreten, und von da an ging denn also jener Briefwechsel zwischen Halle und Leipzig hin und her. In einen Briefentwurf von ihm also gewährte Adrian mir Einblick und zeigte mir auch Kretschmars Antwort. Er tat es offenbar, damit ich von dem Schritt, den er vorhatte, nicht allzu überrascht sein möchte, wenn er sich tatsächlich zu ihm entschlösse. »Ich fürchte, lieber Freund und Meister, ich bin ein schlechter Kerl, denn ich habe keine Wärme. Es heißt zwar, verflucht und ausgespien seien die, die weder kalt noch warm, sondern lau sind. Lau möchte ich mich nicht nennen, ich bin entschieden kalt. Aber in meinem Urteil über mich selbst bitte ich mir Unabhängigkeit aus von dem Geschmack der Segen und Flug verteilenden Macht. Lächerlich zu sagen, aber auf dem Gymnasium war es noch am besten, weil es noch keinen Beruf gibt. Aber schon diese 45 Fachminuten weilten mir zu lange. Das war zu viel von ein und demselben für meine Geduld, und des zum Zeichen stellte das Hauptweh sich ein. Damit meinte er seine Migräne. Das Hauptweh kam nie von Ermüdung durch Mühe, es kam von Überdruss, von kalter Langeweile. Und, lieber Meister und Freund, seit ich kein von Fach zu Fach springender Junggeselle mehr bin, sondern verheiratet mit einem Beruf, einem Studium, hat es sich zusammen mit mir ins oft schon recht Arge verstärkt. Halten Sie sich zu schade für einen Beruf? Großer Gott! Das werden Sie nicht glauben. Im Gegenteil, es ist mir schade um jeden, den ich zu dem meinen mache. Und Sie mögen eine Huldigung für, eine Liebeserklärung an die Musik darin sehen, eine Ausnahmestellung zu ihr, dass es mir um Sie ganz besonders schade wäre. Es ist Ihnen nicht schade um die Theologie. Ich habe mich ihr unterstellt, weil ich mich demütigen, bestrafen wollte, kurz aus Contritio. Ich tat, was frühere taten, wenn sie ans Tor pochten eines Klosters von strenger Observanz. Es hat seine absurden und lächerlichen Seiten, dies wissenschaftliche Klosterleben. Aber wollen Sie verstehen, dass ein geheimer Schrecken mich abmahnt, es aufzugeben, die Heilige Schrift unter die Bank zu legen und in die Kunst zu entlaufen? Ja, Sie sind berufen zur Musik. Mein Luthertum stimmt dem zu, denn es sieht in Theologie und Musik benachbarte, nahe verwandte Sphären. Und persönlich ist mir obendrein die Musik immer als eine magische Verbindung aus Theologie und der so unterhaltenden Mathematik erschienen. Item, sie hat viel von dem Laborieren und insistenten Betreiben der Alchemisten und Schwarzkünstler von ehemals, das auch im Zeichen der Theologie stand. Zugleich aber in dem der Emanzipation und Abtrünnigkeit. Sie war Abtrünnigkeit, nicht vom Glauben, das war gar nicht möglich, sondern im Glauben. Abtrünnigkeit ist ein Akt des Glaubens. und alles ist und geschieht in Gott. Besonders auch der Abfall von ihm. Meine Anführungen sind nahezu wörtlich, wo sie es nicht ganz sind. Ich kann mich auf mein Gedächtnis recht wohl verlassen und habe außerdem mehreres gleich nach der Lesung des Konzeptes für mich zu Papier gebracht, insonderheit die Stelle von der Abtrünnigkeit. Er entschuldigte sich danach wegen der Abschweifung, die kaum eine war, und ging zu den praktischen Fragen über, dass er ja fürs solistische Virtuosentum von vornherein und anerkanntermaßen verloren sei. Was zur Nessel werden soll, brennt bei Zeiten. Ich aber kam viel zu spät mit dem Instrument in Berührung und ganz und gar fehlt mir das Zigeunerblut des konzertierenden Künstlers, der durch die Musik und anlässlich ihrer sich vor dem Publikum produziert. Dazu gehören seelische Voraussetzungen, die bei mir nicht erfüllt sind. Das Verlangen nach Liebesaustausch mit der Menge, nach Grenzen, nach Katzbuckelei und Kusshänden im Beifallsgeprassel. Er vermied die Ausdrücke, die eigentlich die Sache bei Namen genannt hätten, nämlich, dass er, selbst wenn er nicht zu spät daran gewesen wäre, zu schamhaft, zu stolz, zu spröde, zu einsam fürs Virtuosentum sei. Dieselben Gegengründe, fuhr er fort, ständen einer Laufbahn als Dirigent im Wege. Hier entschlüpfte ihm ein Wort. Er sprach von Weltscheu. Weltscheu nannte er sich und wollte damit nichts zu seinem Lobe gesagt haben. Diese Eigenschaft ist der Ausdruck des Mangels an Wärme, an Sympathie, an Liebe. Und es fragt sich allzu sehr, ob man mit ihr überhaupt zum Künstler, das heißt denn doch wohl immer zum Liebhaber und zum Geliebten der Welt taugt. Was bleibt? Nun, allerdings die Musik als solche, die Versprechung und Verlobung mit ihr, das hermetische Laboratorium, die Goldküche, die Komposition. Und gewiss, ich fühle es, ich weiß es im Voraus, wie ich es ein wenig schon aus Erfahrung weiß, ich werde keinen ganz blöden Adepten abgeben. Herrliches Geschäft. Ich kenne kein spannenderes, heimlicheres, höheres, tieferes, besseres, keines, für das mich zu gewinnen es geringerer Überredung bedürfte. Ich werde die Prima Materia veredeln, indem ich ihr das Magisterium beisetze und mit Geist und Feuer den Stoff durch viele Engen und Retorten zur Läuterung treibe. Und dennoch, warum warnt eine inwendige Stimme mich, O homo fuge? Ich kann die Frage nicht vollständig artikuliert beantworten. Nur so viel kann ich sagen. Ich fürchte mich davor, der Kunst Promission zu machen, weil ich mir die robuste Naivität absprechen muss, die, soviel ich sehe, unter anderem und nicht zuletzt zum Künstlertum gehört. Seht, guter Meister, so jung ich bin, habe ich von der Kunst ein hinlängliches Los, um zu wissen, und müsste nicht euer Schüler sein, es nicht zu wissen, dass sie über das Schema, die Übereinkunft, die Überlieferung, darüber, was einer vom anderen lernt, über den Trick, über das, wie es gemacht wird, weit hinausgeht, aber unleugbar ist von all dem doch immer viel in ihr einschlägig. Und ich sehe es kommen, denn das Antizipieren liegt leider oder glücklicherweise auch in meiner Natur, dass ich mich vor der Abgeschmacktheit, die das tragende Gerüst, die ermöglichende Festigkeitssubstanz auch des genialen Kunstwerks ist, vor dem, was Gemeingut, Kultur daran ist, vor den Gepflogenheiten in der Erzielung des Schönen, dass ich mich davor genieren, davor erröten, daran ermatten, Hauptweh daran kriegen werde. Und das in aller Bälde. Lieber Freund, warum muss ich lachen? Ich habe vielleicht zugleich Tränen in den Augen, aber der Lachreiz ist übermächtig. Warum muss es mir vorkommen, als ob fast alle, nein, alle Mittel und Konvenienzen der Kunst heute nur noch zur Parodie taugten? Kretschmars Antwort liegt mir als Dokument nicht vor. In Leverküns Nachlass hat sie sich nicht gefunden. Übrigens habe ich sie in fast ebenso genauer Erinnerung wie Adrians Äußerungen, wenn ich damals auch keine Aufzeichnungen darüber machte. Der Stotterer beharrte bei seinem Ruf, seiner Mahnung und Lockung. Ziererei, Adri. Und die Verstärkung ihres Hauptwehs ist die Strafe dafür. Der Sinn für Komik, den Sie sich nachrühmen oder dessen Sie sich anklagen, wird sich mit der Kunst weit besser vertragen als mit Ihrer gegenwärtigen künstlichen Beschäftigung. Denn jene, im Gegensatz zu dieser, kann sie brauchen. Sie kann überhaupt die abstoßenden Charaktereigenschaften, die Sie sich nachsagen, viel besser brauchen, als Sie glauben oder, der Ausrede halber, zu glauben vorgeben. Leute wie Sie, genau solche, hat die Kunst heute nötig. Und der Witz, der heuchlerisch versteckspielende Witz, ist eben der, dass Sie das ganz genau wissen. Die Kunst schreitet fort und sie tut es vermittels der Persönlichkeit, die das Produkt und Werkzeug der Zeit ist und in der objektive und subjektive Motive sich bis zur Ununterscheidbarkeit verbinden, die einen die Gestalt der anderen annehmen. Das vitale Bedürfnis der Kunst nach revolutionärem Fortschritt und nach dem Zustandekommen des Neuen ist angewiesen auf das Vehikel stärksten subjektiven Gefühls für die Abgestandenheit, das nichts mehr zu sagen haben, das unmöglich geworden sein, der noch gang und gäben Mittel, und es bedient sich des scheinbar Unvitalen, der persönlichen Ermüdbarkeit und intellektuellen Gelangweiltheit, des durchschauenden Ekels vor dem, wie es gemacht wird, der verfluchten Neigung, die Dinge im Licht ihrer eigenen Parodie zu sehen, des Sinnes für Komik. Ich sage, der Lebens- und Fortschrittswille der Kunst nimmt die Maske dieser mattherzigen persönlichen Eigenschaften vor, um sich darin zu manifestieren, zu objektivieren, zu erfüllen. Ist Ihnen das zu viel, der Metaphysik? Es ist aber nur gerade genug davon, nur gerade die Wahrheit, die Ihnen im Grunde bekannte Wahrheit. Spukte dich, Adrian, und entschließe dich. Ich warte. Sie sind schon 20 und Sie haben sich noch eine Menge kniffligen Handwerks anzueignen. Schwierig genug, um Sie zu reizen. Es ist besser, von Kanon, Fugen und Kontrapunkt-Exerzitien Hauptweh zu bekommen, als von der Widerlegung der Kantschen Widerlegung der Gottesbeweise. Genug des theologischen Jungfernstandes. Die Jungfrauschaft ist wert, doch muss sie Mutter werden. Sonst ist sie wie ein Plan von unbefruchter Erden. Mit diesem Zitat aus dem cherubinischen Wandersmann schloss der Brief. Und als ich davon aufblickte, begegnete ich Adrians verschmitztem Lächeln. Nicht schlecht pariert. Was meinst du?